nicht hinterfragen. Unsere Geschichte wär ja so schlecht. Ich fand sie eher hart, aber gerecht. Waren die anderen am Heulen, konnte ich mich nur drüber freuen. Nationaler Lippen sorgenfrei, mit Formel Spaß, was dabei. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht und geniert. Mein Leben läuft jetzt einmal frei, mit Formel Spaß, ganz was dabei. Was die Leute reden, ist mir einerlei, mit Formel Spaß und hab Spaß dabei. Musste ich die Schule verlassen. Neue Schule, neues Glück. Man kam schnell aufs gleiche Thema zurück. So sollten sie es schnell bedauern. Ich wollte nicht mit ihnen trauern. Starben welche im Mittelmeer. Freute ich mich an.